Andererseits nutzte die Spitze der KPDSU den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau auch, um politische Botschaften an die NS-Regierung zu senden, wie am 25. Januar 1934. In den Nachrichten wurde auch an den Rapallo-Vertrag erinnert, in dem Deutschland und die Sowjetunion 1922 ihre politischen und wirtschaftlichen Beziehungen geregelt hatten. Unsere Regierung hat der deutschen Regierung erklärt, dass wir ihr versprechen, die Rapallo-Politik, eine Politik der Förderung normaler Beziehungen mit uns fortzusetzen, nicht nach ihren Worten, sondern nach ihren Taten beurteilen werden. Der deutsche Propagandaminister Goebbels zeigte sich davon wenig beeindruckt und verpflichtete die deutschen Medien mit seiner zügellosen Antibolschewismus-Kampagne zu einer starren Haltung gegenüber der Sowjetunion. Radio Moskau konterte mit Meldungen über Verhaftungen deutscher Kommunisten, mit Pressestimmen zu Terror und Gewalt und mit Attacken gegen prominente Nationalsozialisten. Eine weitere Verschärfung des Propagandakrieges brachten die Kämpfe in Spanien, bei denen Radio Moskau auf der Seite der Internationalen Brigaden stand. Um die Hörer in Deutschland davon abzuhalten, Radio Moskau auf ihren Radiogeräten einzustellen, waren die Hersteller bereits 1933 angewiesen worden, die Bezeichnung Moskau auf den jeweiligen Skalen zu löschen. Daraus entwickelte sich ein zäher Kampf zwischen der geheimen Staatspolizei und den Geräteherstellern, die sich teilweise weigerten, weil das den Kundenwünschen nicht entsprechen würde. Und allein mit dem Weglassen des Namens war es auch nicht getan, wie der Rundfunkhistoriker Ansgar Diller berichtet. Denn Recherchen der geheimen Staatspolizei hatten ergeben, dass nach der nationalsozialistischen Machtübernahme außer Moskau auch Straßburg, Luxemburg und andere ausländische Rundfunkstationen nicht mehr auf den Skalen neu produzierter Rundfunkempfänger verzeichnet waren. Doch deren Frequenzen ließen sich wegen der deutlich sichtbaren Lücken von den Rundfunkteilnehmern leicht einstellen. Der Streit zwischen der geheimen Staatspolizei und den Geräteherstellern, die um die Exportfähigkeit ihrer Apparate fürchteten, zog sich hin und kam erst mit dem generellen Abhörverbot für ausländische Sender zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Erliegen. Vor allem kommunistisch gesinnte Arbeiter, aber nicht nur diese, meldeten die Spitzel der deutschen Geheimdienste, würden das Programm von Radio Moskau hören. Der auf verdeckte Ermittlungen spezialisierte Sicherheitsdienst der SS empfahl drastische Gegenmaßnahmen. Aber eine gegen Radio Moskau und den von deutschen Kommunisten in Spanien betriebenen deutschen Freiheitssender 29,8 gerichtete Sonderregelung, die das Abhören kommunistischer Sender unter Strafe stellen sollte, wurde 1937 von Hitler als undurchführbar verworfen. Rechtsexperten kamen daraufhin auf die Idee, das Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei von 1933 anzuwenden. Am 26. Juli 1937 entschied der Volksgerichtshof: Die Übertragungen des Moskauer Senders in deutscher Sprache dienen der Unterstützung der hochverräterischen Bestrebungen der KPD. Eine Vorbereitung zum Hochverrat liege dann vor, wenn jemand die Übertragung höre, um seinerseits wieder von ihrem Inhalt, sei es durch mündliche Propaganda oder durch Auswertung in der illegalen Presse der KPD, Gebrauch zu machen. Die entsprechenden Urteile ließen nicht lange auf sich warten. So wurden 6 Hamburger Arbeiter im Herbst 1937 zu Haftstrafen zwischen 2 und 6 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie gemeinschaftlich Radio Moskau gehört und anschließend über das Gehörte diskutiert hatten. Wer allein für sich den Moskauer Sender einstellte und dann niemandem davon erzählte, hatte bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs nichts zu befürchten. Bis der deutsche Dienst der BBC seinen Betrieb Ende September 1938 aufnahm, wurde der sowjetische Sender von vielen Deutschen gehört. Und nicht nur von Kommunisten, wie aus den Monatsberichten der Staatspolizei Leitstellen hervorgeht. Danach verlor er allerdings vorübergehend an Attraktivität. So merkte die Exil-SPD in ihren Deutschlandberichten im Mai 1939 kritisch an. Diese ständigen, ermüdenden Phrasen und typischen kommunistischen Redensarten des russischen Senders hört sich niemand mehr an. Sie kommen wie aus einer alten, längst vergangenen Welt und machen auf niemand Eindruck, werden auch wegen ihrer Übertreibungen nicht mehr ernst genommen.